Fußnote. Die Entstehung des Begriffs Klimawandel, englisch ursprünglich Climate Change, ist eine eigene kleine Geschichte der Desinformation. Der Film Wise, der zweite Mann von 2018, erzählt sie als perfide Erfindung der Republikaner um Dick Cheney, die der gefährlichen Klimaerwärmung ein natürlicheres Image verpassen wollten und harmlos klingende Vokabeln in Fokusgruppen testen ließen. Doch es war wohl eher der republikanische Politikberater Frank Luntz, der George W. Bush in einem dokumentierten Memo empfahl, statt Klimaerwärmung den natürlicher klingenden Klimawandel zu verwenden und so zu tun, als sei sich die Wissenschaft darüber generell uneins. Nachdem ein Waldbrand 2017 beinahe sein Haus in Los Angeles zerstört hätte, widerrief Luntz öffentlich. Er setzt sich seitdem für Klimaschutz ein. Ende der Fußnote. An diesem Beispiel erkennen wir die erste Schwierigkeit einer Fiktionalisierung des Klimawandels. Es fehlen die Antagonistinnen, oder genauer, es gibt zu viele von ihnen. Denn an der Klimakrise sind ja mehr oder weniger wir alle schuld. Natürlich gibt es Ölmagnaten, Fleischfabrikanten und Lobbyisten, die mehr Verantwortung tragen und arme Menschen im globalen Süden, die kaum Emissionen verursachen. Aber selbst die größten Klimaverschmutzer bewegen sich innerhalb eines Systems, meist sogar innerhalb von Demokratien, die ihr Handeln legitimieren. Wie antagonisiert man also ein Kollektiv, das sich offenbar bis heute mehr oder weniger darauf geeinigt hat, dass es so schlimm schon nicht kommen wird und genau durch diese Unterlassung sich selbst existenziell bedroht? Aus diesem Problem ergibt sich unmittelbar die Schwäche der potenziellen Protagonistinnen, die ja, wir erinnern uns, immer nur so gut sind wie ihre Antagonistinnen böse. Müssten wir also alle Protagonistinnen sein? Oder taugen wenigstens die Wissenschaftlerinnen und Aktivisten als Heldinnen? Worin besteht dann ihr Heldentum? Im beständigen Informieren und Warnen? Ist das spannend? Wie erzählt man eine Heldenreise rund um kollektive Verhaltensänderungen oder supranationale Anstrengungen? In einer bemerkenswerten journalistischen Verdichtung ist dieses Kunststück Nathaniel Rich gelungen, der in seinem Buch Losing Earth von 2019 die Jahre zwischen 1978 und 1982 nachzeichnet und dabei die illustren Akteure jener Zeit zum Leben erweckt.